CD Nummer 6. Fortsetzung der Briefe an Vanessa von Jeremy W. Hayward. Den ungeteilten Strom der Ganzheit darfst du dir nicht als eine Art jenseitige Dimension vorstellen, als etwas Abstraktes oder Mystisches, das wir eigentlich nicht erkennen können. So ist es keineswegs. Ganzheit ist deine reale, unmittelbare Erfahrung, eben jetzt. Sie ist diese Erfahrung als Ganzes, bevor dein Denken und Wahrnehmen es in kleine Stücke zerlegt. Du kannst Ganzheit nicht bewusst wahrnehmen, denn so würdest du sie ja in dich und das Wahrgenommen aufteilen und sie wäre nicht mehr ganz. Aber du kannst der Ganzheit unmittelbar, intuitiv inne sein, wenn du sie nicht aufteilst. Bohm sagt, dass man der Ganzheit inne sein kann, wenn das Denken aufhört. Das muss nicht heißen, dass dein Denken gänzlich zum Erliegen kommt, sondern dass du darin nicht befangen und gefangen bist. Dein Denken kann dich dann nicht mehr zwingen zu glauben, die von ihm geschaffene zersplitterte Wirklichkeit sei tatsächlich die Wirklichkeit, die Ganzheit. Bohm war viele Jahre mit dem spirituellen Lehrer Krishnamurti befreundet und arbeitete mit ihm zusammen. In seinen späteren Jahren bemühte er sich um eine Anwendung seiner in der Physik und durch die Gespräche mit Krishnamurti gewonnenen Einsichten, mit der er seinen Studenten zur Entdeckung einer tieferen Dimension ihres Lebens verhelfen konnte. Sein letztes Buch enthält Dialoge mit Studenten, die 2 Jahre vor seinem Tod stattfanden. Er zeigte darin, wie sehr das Denken an unserer Wahrnehmung beteiligt ist. Für ihn ist alles, was unsere gewöhnliche Erfahrung ausmacht, Denken. Dass bei ihm Wahrnehmung, Interpretation, Emotion und sogar den Körper mit einschließt. Doch die eigentliche Schwäche des Denkens besteht nach Bohm darin, dass es nicht weiß, wie sehr es an der Wahrnehmung beteiligt ist. Es versucht uns einzureden, unsere Wahrnehmungen seien außerhalb und wir seien die vom Wahrgenommenen getrennten Beobachter. Und es redet uns auch ein, unsere automatische, unkritische Wahrnehmung sage uns, wie die Dinge wirklich seien. Aber das wird dir nach meinen bisherigen Briefen alles ziemlich bekannt vorkommen. Bohms Analyse des Denkens geht noch weiter. Weil das Denken sich der Betrachtung seiner selbst verweigert, muss es uns zu dem Glauben überreden, dass es einen Urheber hat. Und dieser Urheber ist das Ich, der Kokon. Das Denken lässt uns an die Realität eines Ich glauben, das in Wirklichkeit nichts weiter als ein Produkt des Denkens ist und keineswegs dessen Urheber. Und weil dieses Ich nur eine Vorstellung ist, muss das Denken es besonders gut schützen. Deshalb werden alle Denkprozesse ständig verzerrt durch diese Notwendigkeit, die Ich-Vorstellung und die mit ihr verbundenen Annahmen zu wahren. Dadurch besteht aber, wie Bohm zeigt, ein ständiger Widerspruch zwischen unseren Wahrnehmungen und dem, was ist. Folglich wird unser Handeln wirr und unlogisch und die Welt gerät immer mehr ins Chaos. Deshalb können die Probleme des Denkens niemals durch noch mehr Denken überwunden werden. Die Selbsttäuschung muss vielmehr endlich angehalten werden, aber das bedeutet natürlich nicht das Ende des Denkens, sondern besagt lediglich, dass wir aufhören müssen, die Projektionen des Denkens für real zu halten. Dazu wählt Bohm einen sehr originellen und aufschlussreichen Ansatz. Er verweist auf die sogenannte Propriozeption, was so viel wie Eigen- oder Selbstwahrnehmung bedeutet und auf einen inneren Sinn verweist, der uns über die innere Befindlichkeit des Körpers oder auch zum Beispiel über Lage und Haltung einzelner Körperteile oder des ganzen Körpers informiert. Auch mit geschlossenen Augen wissen wir zum Beispiel genau, wo unser Arm ist, und es versteht sich von selbst, dass ein Verlust dieses propriozeptiven Sinnes sehr tragisch ist. Andererseits ist uns dieser innere Sinn so nah, dass wir ihn normalerweise gar nicht bemerken. Bohm zufolge gibt es auch für das Denken solch einen inneren propriozeptiven Sinn, und so können wir die Bewegungen des Denkens genauso verfolgen wie etwa die eines Arms. Wir können mit anderen Worten der Bewegungen des Denkens gewahr sein, während sie ablaufen. Wenn wir das tun, sagt Bohm, beginnt das Denken seinen eigenen Fehler zu sehen und der Fehler kann sich auflösen. All das erinnert an die buddhistische Sicht des Denkens und der Wahrnehmung. Für den Buddhisten wird die Selbsttäuschung durch die Achtsamkeitsgewahrseinsmeditation beendet. Wir werden eins mit dem Denken, indem wir uns den jeweils gerade stattfindenden Gedanken, Wahrnehmungen, Gefühlen und Körperempfindungen achtsam zuwenden. Das Denken selbst erfindet eine Kluft zwischen Denken und Gedanken. Und sobald diese Kluft nicht mehr künstlich aufrechterhalten wird, ereignet sich unmittelbare Wahrnehmung. Wir sehen dann das, was ist, frei von Überlagerung durch Interpretationen.